Als deutsche Schrapnells, die von französischen und englischen Granaten weit mehr als von deutschen beschädigte Kirche von Reims trafen, da schrie der atlantische Papismus laut auf über die angebliche Barbarei der Deutschen gegenüber diesem Heiligtum. Sein Geschrei fand ein Echo in der ganzen Welt und brachte diese gegen die Hunnen und Barbaren auf. Als aber durch die Hungerblockade der Entente Millionen von deutschen Kindern dem Sichtum überantwortet wurden und die im besetzten Gebiete absichtlich verwendeten Negerbestien Hunderttausende von deutschen Kindern, Mädchen und Frauen um ihre Gesundheit und Leben brachten, da hörte man in Rom keine Stimme der Missbilligung. Man freute sich im Gegenteil über den gelungenen Plan, durch die mit der Entente im Geheimen vereinbarte Besetzung Westdeutschlands mit schwarzen und gelben Tiermenschen das deutsche Volk planmäßig vertieren und damit allmählich auf einen Zustand verbringen zu können, in welchem es die Herrschaft Juda Roms und sein Heidentum und seine Zwingherrschaft williger ertrüge. Sehr zu denken geben uns die Spartakisten und Kommunistenaufstände in Deutschland. Ist es nicht höchst verdächtig, dass jene gerade in bayerischen Bischofsstädten ausbrachen und dass diese Aufstände, wie die bayerische Staatsregierung recht gut weiß, zum Teil mit ultramontanem Gelde gemacht wurden, dass die Spartakisten den ultramontanen Geldgebern kein Haar krümmten, dagegen deutschgesinnte Personen erschossen? Dass ferner eine Zentrumszeitung durch die Blume erklärte, der Kommunismus sei dem Zentrum recht, wenn er unter kirchlicher Leitung stehe. Ist es nicht recht merkwürdig, dass das gut katholische, als Hort der Königstreue vom Klerus stets hochgepriesene Bayern unter allen deutschen Ländern am ersten seinen Thron umstürzte und einen betrügerischen Juden- und Urkundenfälscher als Präsidenten erkor? Ist es nicht höchst verdächtig, dass die Partei der Bischöfe und Jesuiten, das Zentrum, immer unverhüllter ihre Deutschfeindlichkeit und ihre Hinneigung nach links zu den internationalen Sozialdemokraten gemäß dem Jesuitenprogramm von Chiari bekundet und Arm in Arm mit diesem gehend die Versklavung Deutschlands betreibt? Wird nicht die Wesenseinheit von Juda und Rom und deren geheimes Zusammenarbeiten für die Ziele des internationalen Judentums dadurch bewiesen, dass die von ihnen geleiteten Parteien ein Gesetz beschlossen, das angeblich zum Schutze der Republik bestimmt ist, in Wirklichkeit aber dem Schutze des Judentums und seiner Willkürherrschaft dienen und die Ausrottung aller deutschvölkisch Gesinnten, die Unterdrückung der nationalen Organisationen und Bestrebungen und die Vertreibung der früheren Herrschaftsgeschlechter aus Deutschland ermöglichen kann? Sieht man nicht, wie sich sichtbar erfüllt, was schon in den 70er Jahren das Jesuitenblatt Germania drohte, das Zentrum werde zur Erreichung seiner Ziele, das ist der des jüdischen Jesuitismus, mit der Roten Revolution zusammengehen? Sagt das nicht alles, dass die Zentrumspartei skrupellos Stück um Stück des deutschen Mutterbodens opfert gemäß dem Programm des Olmützer Katholikentages? Sieht man hier nicht deutlich, wie das Jesuitenprogramm von Chiari Zug um Zug erfüllt werden soll und wie ein wohlorganisiertes Verbrechersystem, der Jesuitismus und der Judaismus, gewissenlose oder ahnungslose Zentrumsabgeordnete und das unwissende Volk für seine Zwecke missbraucht unter dem Vorgeben, es handle sich um Religion? Das kann nachgerade jeder Blinde mit Händen greifen, dass das Christentum der römischen Papstkirche vom wahren arischen Christentum himmelweit entfernt ist, dass es mit diesem nur den Namen gemein hat und nur weltliche Ziele verfolgt, dass der atlantisch-römische Priesterstaat der leidhaftige Antichrist und der Todfeind des Ariertums ist und betrügerischerweise unter dem Deckmantel der Religion rein weltliche und mammonistische Ziele verfolgt, dass das kirchliche Christentum, wie der jüdisch-englische Minister de Israel ganz richtig sagte, ein Judentum für das Volk sei? Papsttum, Jesuitismus, Klerikalismus und Ultramontanismus, Freimaurerei, Sektiererei, sozialistisches und ultramontanes Parteiwesen sind für den Geschichtskenner ein und dasselbe wohlorganisiertes Judentum, das unter dem Deckmantel einer für seine Zwecke gefälschten Religion und Geschichte und unter einem Schwall von Phrasen dem Großteil des deutschen Volkes die Augen blendet und dieses dazu verführt, sich selbst zu ermorden. Wer urkundliche Beweise hierfür haben will, der lese das kleine Werk von Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke, und K. von Widumhoff, die entdeckten Henker des deutschen Volkes, beide im Großdeutschen Verlag Weißenburg in Bayern erschienen. Das Judentum sieht sich bereits nahe am Ziele seiner Wünsche. Der Reichspräsident Ebert war Mitglied der vom Judentum kommandierten Sozialdemokratischen Partei und eifrigster Zentrumskatholik, der sehr fleißig zur Beichte ging. Der atlantische Papismus wird dabei wohl seine Wünsche geltend gemacht haben. Seit dem Revolutionsverbrechen von 1918 gibt es in Deutschland von Max von Baden bis Marx meist ultramontane, das ist dem jesuitisch-jüdischen Verbrechersystem bewusst oder unbewusst nahestehende Reichskanzler, meist ultramontane und jüdische Reichsminister, also solche nach dem Wunsche des atlantischen Papismus. So ist es verständlich, wenn Deutschland entsprechend den Zielen desselben als ein falsch gesteuertes Schiff dem Riff zutreibt, an dem es nach dem Willen Rom Judas unfehlbar zerschellen muss, wenn nicht ein deutschgesinnter Diktator das Steuer ergreift. Zielsicher und planmäßig verfolgt der atlantische Papismus die Ermordung des deutschen Volkes und seiner Kultur. Entwaffnet und wehrlos gemacht, von inneren, bisher nicht erkannten Feinden zersetzt, lässt jenes fatalistisch das ihm zugedachte Schicksal über sich ergehen. Abtrennung der Randprovinzen und Auslieferung derselben an das Niederrassentum, Ausplünderung des deutschen Volkes, Vernichtung der deutschen Volksschule und damit der deutschen Eigenkultur durch das neue Reichsschulgesetz und durch das Bayerische Konkordat, Internationalisierung des deutschen Volkes, Bolschewisierung, Bürgerkrieg, Besetzung Deutschlands mit russisch-chinesischen Söldnerheeren des kommenden jüdischen Diktators und Ausrottung der Arier wie auf Atlantis. Es ist tief bedauerlich, dass unsere Akademien, die ein Hort der deutschen Freiheit sein sollten, nicht öffentlich gegen die Verbrecherpläne Juda Roms Stellung nehmen. Wo bleibt der Geist Fichtes? Ist die Erforschung der Kultur der Papua-Negertiere wichtiger als die Erhaltung der deutschen Kultur und des deutschen Volkes? Nicht minder bedauerlich ist, dass die deutsche Geistlichkeit, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, weiterhin im Dienste des atlantischen Papismus und damit an der Vernichtung unseres Volkes und der christlichen Kirche arbeitet, statt pflichtgemäß einen Abwehrkampf des wahren Christentums und des Deutschtums zu entfesseln. Die Zukunft wird, wenn nicht alle deutsch und wahrhaft religiös gesinnten Kreise zum entscheidenden Abwehrkampfe sich aufraffen, den vollständigen Sieg des atlantischen Papismus und seines Heidentums und damit des Niederrassentums über das Arier- und Christentum bringen, das nach teuflischen, wohldurchdachten Plänen Judas in einem Meere von Märtyrerblut am Tag von Hermageddon erstickt werden soll.